Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin wie immer euer Hirse, der Hirsemann, unter dem Namen Hirsemann auch eben in vielen Podcasts besser bekannt, würde ich mal meinen. Aber ihr könnt mich auch gerne Hirse nennen und ich habe für euch heute die Monday Night Raw Flashback Ausgabe vorbereitet, denn die Ausgabe mit der Nummer 997, also nur noch drei Ausgaben, dann sind wir schon bei der berüchtigten 1000. Raw-Ausgabe. Ab dann wird eben Raw 3 Stunden lang gesendet. Mit Werbung wird es dann wohl auf, ja, wie würde ich sagen, auf 2 Stunden, 2,5 Stunden kommen, je nachdem wie viel Werbung das sie eben reinschmeißen. Dann und eben die Ausgabe vom 2.7.2012 habe ich heute aus Texas, aus Laredo, Texas. Das Dark Match muss man jetzt nicht erwähnen, also Dean Ambrose gewann gegen Michael McGillicuddy. Die ganze Show stand unter der Leitung des ehemaligen SmackDown-GMs, Theodore Long, Teddy Long. Und der kam zwar zuerst noch nicht raus, denn es kam sozusagen das Gesicht von Raw raus. Und das ist natürlich John Cena. John Cena kam raus und bekräftigte nochmal seinen Wunsch, sein Bestreben, das Money in the Bank Match zu gewinnen. Und er möchte dann danach eben den WWE Champion, der zu dieser Zeit eben den Titel trägt, herausfordern und er möchte sich den WWE Champion Titel wieder um die Hüften schnallen können. Und das ruft sozusagen Daniel Bryan auf den Plan, denn dieser ist ja Nummer 1 Herausforderer auf den WWE Champion Titel von CM Punk und das findet ja alles bei WWE Money in the Bank statt. Und Daniel Bryan kommt mit seinen Yes-Rufen, also seinen gewöhnlichen Entrance zum Ring. Er wird jedoch von CM Punk, seinem Gegner, dem WWE Champion, unterbrochen, der ebenfalls mit Yes-Rufen zum Ring kommt, was Daniel Bryan sehr wütend macht. Worauf Daniel Bryan eben dann auch noch sagt, er würde es nicht mehr aushalten, es würde ihn krank machen, alle Leute zu sehen und wenn sie seine Catchphrase nachmachen, so wie AJ, so wie CM Punk. Und wo wir gerade bei Catchphrases sind, Chris Jericho kommt dann heraus und packt ein paar Catchphrases seinerseits aus, wie zum Beispiel Welcome to Raw is Jericho! Und dann hat er noch zu Daniel Bryan gesagt, wie er Yes-Rufe gemacht hat. And you say it again, and again, and again, and again, and again. Also, das kenne ich jetzt zwar nicht von Chris Jericho, weiß nicht, ob er das schon öfters gesagt hat, aber das Raw is Jericho, glaube ich, kennt man. Und danach kommen eben noch kurz hintereinander Kane, the Big Red Monster, und Big Show raus. Alles mündet in einem Brawl. Also, um dieses Segment erstmal zu erklären, CM Punk gegen Daniel Bryan, WWE Championship. Bei Money in the Bank ein Match haben die beiden und der Sieger muss sich sozusagen auch schon darauf vorbereiten, dass in nächster Zeit wohl der Money in the Bank Koffer gegen ihn eingesetzt wird, gegen ihn eingecashed wird und da können eben entweder John Cena, Big Show, Kane oder Chris Jericho gewinnen. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Leute dazukommen. Ich würde meinen, wenn es mit der Verletzung, ich glaube ja, Rey Mysterio ist ja nicht mehr verletzt. Suspendierung, glaube ich, ist auch schon ausgelaufen. Ich würde meinen, man könnte ihn zurückbringen. Ich tippe nicht darauf, aber man könnte es vermuten, weil nur mit 4 Leuten in dieses Match gehen, dann ist eigentlich schon recht klar, nach dem jetzigen Aufbau, dass John Cena gewinnt, weil die anderen sagen ja nicht unbedingt, sie wollen dass den Money in the Bank Koffer. Also John Cena hat hier schon die meisten Ambitionen gezeigt, diesen auch zu gewinnen. Und eben auf den Sieger des Money in the Bank Matches müssen sich die Champions vorbereiten, denn der Money in the Bank Sieger kann natürlich den Koffer eincashen und hat damit die Chance, WWE Champion zu werden. Und das kann man natürlich auch geschickt machen und nach einem Match des WWE Champions, wenn dieser schon fix und fertig ist, wenn der K.O. ist, wenn der nicht mehr in guter körperlicher Verfassung ist, kann man natürlich den Money in the Bank Koffer einlösen und kann dann sozusagen als fitter Money in the Bank Sieger einfach mal in ein WWE Champion Titelmatch gehen, wo man natürlich den Vorteil hat, da man ja ausgeruht ist, fitter ist, allgemein ein besseren Körperzustand zu dem Zeitpunkt hat. Und dies zur Erklärung dieses Anfangssegments, wieso dieses da war. Und ja, den Brawl gewinnt Big Show, denn der steht als Letzter im Ring und hat eben alle sozusagen ausgenockt oder aus dem Ring katapultiert, wie man es sehen will. Dann kommen wir zum ersten Match des Abends, ein 8-Man-Tag-Team-Match. Wir hatten das Face-Tag-Team, nämlich Kofi Kingston, R-Truth, ihres Zeichens WWE Tag Team Champions, Christian, Intercontinental Champion, Santino Marella, United States Champion. Also außer den World und Divas Champions sind hier also alle Champions vertreten, also die Midcard Champions und die Tag Champions gegen die ehemaligen Herausforderer Cody Rhodes, David Otunga und die Primetime Players. Leider gab es dieses Primetime Players nicht als Ankündigung von AEW, aber dieses Team ist dann doch zu der Musik der Primetime Players rausgekommen. Ich hätte darauf gehofft, dass AEW hier alle ankündigt, weil das hätte man schön aufziehen können. So, Darren Young und Tyson, Titus O'Neil, the Primetime Players, and Cody Rhodes, and a graduate of Harvard Law School, David Otunga. Ja, ich übe mich als Ringsprecher. So, und den Sieg trugen eben auch Kingston, Truth, Christian und Marello davon, nach dem Pin von Marello gegen Otunga nach der Cobra. Und anzumerken ist, dass Brodus Clay während des Matches rauskam. Zuvor sind noch die Primetime Players von AEW darauf oder beziehungsweise aufgefordert worden, dass sie eben dieses Tag Team Match verlassen. Wir brauchen das nicht, wir müssen das nicht bestreiten, hat AEW gemeint. Und Cody Rhodes hat dann auch gesehen, ja, 2 gegen 4 ein bisschen schlecht und ist dann eben vom Apron gesprungen, als Otunga sich, oder also auch als Otunga sich auswechseln wollte, als Otunga Rhodes einwechseln wollte. Dann stand eben Otunga alleine da und da er ja diese kleine Fehde mit Brodus Clay hat, kam dieser zum Ring und hat eben den guten David Otunga daran gehindert, dass dieser aus dem Ring flüchten kann. Ja, die Tag Team Partner von Santino Marella haben dann immer wieder David Otunga in den Ring gebracht und dieser kassierte dann eben schlussendlich die Cobra. Also, ja, um nochmal zum Anfang zu kommen, eine sehr, sehr schöne Anfangspromo, sehr gut gemacht. Das erste Match hat mir auch gut gefallen, war ein recht schönes Match und mit den Siegern bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja, ich finde es gut, dass die Primetime Players und Cody Rhodes hier den Ring verlassen haben, denn David Otunga, dem tut ja so eine Niederlage, muss man jetzt sagen, nicht unbedingt sehr weh. Und Rhodes sowie die Primetime Players sind dann eben schon für Höheres bestimmt, würde ich mal meinen. Die Interference von Brodus Clay finde ich auch gut, dass man das gemacht hat. Dann haben wir Backstage. Del Rio will sich bei Teddy Long einschleimen und Teddy Long informiert Del Rio, dass das Board of Directors gesagt hat, ja, Del Rio, du bekommst deinen Title Shot auf den World Heavyweight Champion Sheamus bei Money in the Bank. Ja, Money in the Bank haben wir nun das Match. Sheamus, der World Heavyweight Champion gegen Alberto Del Rio, den Nummer 1 Herausforderer. Und dieses wird wohl doch ein gutes Match, hoffe ich mal. Aber für Del Rio ist das nicht das nächste Match, sondern wir haben noch einen Überraschungsgegner. Gegen den muss Del Rio nämlich noch heute antreten. Und dies next. Del Rio steht im Ring. Und wer kommt raus? Nein, es ist leider nicht Rey Mysterio, der hier wohl lautstark gefordert wurde, so wie ich das entnommen habe. Es war Sin Cara. Man kann sagen, nur Sin Cara, aber eigentlich recht okay, dass der gekommen ist. Und der wurde auch gleich bei seinem Slide-In, also wenn er in den Ring kommt, wurde er gleich von Del Rio getreten und man kann so beschreiben, gegen die Ringecke befördert, so halb geschmissen, ja, halb geflogen, aus dem Ring hinaus. Ja, dann gab es noch den Cross-Armbreaker, das war eigentlich alles. Also Del Rio wollte man nochmal als Bedrohung darstellen, so wie man es halt öfters mit ihm macht. Mein Gott, dann squasht er halt einfach einen Tyson Kidd oder wen du eben da hast. Das haben wir doch schon öfters mit Alberto Del Rio gehabt. Also ich hoffe, dass Sin Cara noch in irgendeinem Money in the Bank Match kommt, weil das wäre schon cool, obwohl wir Tyson Kidd im Money in the Bank Match von SmackDown haben. Dann haben wir Backstage, wo Daniel Bryan AJ eine Rose überreicht. Eine Rose. Und er meint, ja, seine Gefühle wären immer noch so stark wie zuvor für AJ. Er hätte einen Fehler gemacht. Er habe die Schuld bei anderen gesucht für sein Fehlverhalten, für seine Niederlage. Und AJ beißt in die Rose, beißt sie ab, spuckt sie auf den Boden und fragt, ja, Daniel, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich Special Guest Referee bin in deinem Match gegen CM Punk um den WWE Champion Titel, oder? Also kann man denken, wieso Daniel Bryan sich hier sozusagen einschleimen wollte bei der guten AJ. Dann haben wir per Satelliten den guten Paul Heyman zugeschaltet um dies kurz zu fassen, Paul Heyman meint, dass bei Raw 1000, bei der 1000. Monday Night Raw Folge, wird sich Brock Lesnar blicken lassen. Er wird sich zu der Herausforderung von Triple H äußern. Und dies war eigentlich alles, was hier Paul Heyman wieder gesagt hat. Und ja, ein sehr, sehr schönes Redesegment. Jetzt, ich vergesse immer, meine Meinung abzugeben. Und das mit Del Rio war auch recht okay, also Standard, so wie bei Del Rio immer. Dann muss ich sagen, Paul Heyman ist immer wieder gut am Mic, der kann es einfach, der Mann. Und ich freue mich, wenn Brock Lesnar auf der großen Bühne Raw 1000 zurückkommt und wohl das Match gegen Triple H beim SummerSlam annimmt. Obwohl ich noch hoffe, dass er die Stipulation macht, dass dafür Paul Heyman ab sofort, ab diesem Zeitpunkt, wenn er zustimmt, Raw Channel Manager wird oder Raw und SmackDown, obwohl es für Raw wohl besser wäre, da eben bei Raw Brock Lesnar unterkommt und bei Raw eben auch Triple H auftritt hat. Dann haben wir das zweite Match des Abends, Mixed Tag Team Match. Dieses Match hat mir auch mehr oder weniger gut gefallen. Es war okay, muss ich sagen. Sheamus und AJ gewannen gegen Dolph Ziggler und Vicky Guerrero via Pin durch AJ gegen Vicky nach dem Shining Wizard. Glücklich, yes, sich AJ aus der Halle. Man muss sagen, was kann man hier sagen? Ja, AJs In-Ring-Leistung hat mir hier nicht gefallen und auch ihr Finishing Move hat mir gar nicht gefallen. Dann kommen wir Backstage, denn dort kommen sie zu ihrem Seelenverwandten, CM Punk, überglücklich und sagt, hey, Punk, ja, mit wem telefonierst denn du da? Dann sagt CM Punk, ja, warte, ist privat. Ich fragte, mit wem du da telefonierst. Also sie ist dann schon etwas ernster geworden und sie fragt dann noch, wer das war eben. Und es war CM Punks Schwester. Ja, dies bleibt hier zu sagen. CM Punks Schwester, mit der hat er telefoniert. Und AJ hat gefragt, hast du denn mein Match gesehen? Dein Match? Ich habe telefoniert. Aber du kannst doch nicht die ganze Zeit telefonieren. Telefonieren, das geht doch nicht. Ja, ich habe hier 15 Minuten, 20 Minuten, wie er gesagt hat, habe ich hier telefoniert mit meiner Schwester. Achso, also hast du mein Match gar nicht gesehen. Also AJ war hier sehr betrübt und traurig, dass er ihr Match nicht gesehen hat. Und CM Punk ist sich keine Schuld bewusst, muss ich auch sagen. Also, naja, er kann sich informieren, dass hier AJ ein Match hat und kann ja telefonieren und dies gleichzeitig am Fernsehen angucken. So ist es nicht, dass er... Naja, Matchzeit können wir uns nochmal angucken. Denn das erste Match war 8 Minuten. Das Mixed Tag Team Match war 3 Minuten 26. Da könnte doch CM Punk mal in den 15 Minuten vorbeischauen. Ja, im Ring sehen wir dann Heath Slater. Also diese Promo hat mir gut gefallen. Die von Heath Slater war okay. Und er meint einfach, er sei ein Clown, bla bla bla. Dann haben wir eben Heath Slater, der rauskommt zum Ring. Beziehungsweise schon drin steht. Und er gewinnt sein Legends Match gegen Doink the Clown, welcher vom Brooklyn Brawler verkörpert wurde. Doink the Clown hier eigentlich recht okay. Ja, und nach dem Jumping Neckbreaker, welcher mir sehr, sehr gut gefällt von Heath Slater, hat er eben dieses Match gewonnen. Und er feiert sehr lange, bis Diamond Dallas Page rauskommt. Zuerst sieht es aus, als würde er eine Allianz mit Heath Slater anstreben, aber er verpasste Heath Slater dann einen schönen Diamond Cutter. Es hat mich gefreut, dass Diamond Dallas Page wieder da ist. Ich finde den Mann sehr, sehr sympathisch und ja. 1 Minute 24 hat das Match gedauert. Viertes Match, No Disqualification Match. Big Show gewann gegen Kane via Pin nach dem Chokeslam auf einen Stuhl. 3 Minuten 46. Ich muss sagen, das Match war gut bis okay. War recht, ja, es war da. Es machte nicht unbedingt viel Sinn, da jetzt Kane sozusagen, ja, anscheinend als Face gebracht wird, hat er auch gegen Heath Slater bei Superstars gewonnen. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Backstage taucht dann Eve Torres auf, welche sich mit Teddy Long unterhält. Ich glaube, sie hat dann noch gemeint, ja, sie hat's nur gut mit ihm gemeint. Und dann hat Teddy Long gesagt, ja, du warst ja schon viele Wochen nicht mehr da. Und falls jemand vergessen hat, wie du heißt, hat er ihr einfach mal so einen schönen Namensaufkleber hingeklebt, wie eben Teddy Long den auch gehabt hat. Und nun steht drauf, Hello, my name is Eve. Eve Torres hat diesen dann zerrissen, war nicht glücklich und sieht dann AJ und meint, AJ, ja, du würdest ja viel Aufmerksamkeit ziehen mit Absicht und so. Und AJ meint, sie würde es allen zeigen. Und eben, ja, dass Eve jetzt nicht mehr sei, wenn John Laurinaitis weg ist. Sehr schöne Backstage-Promo, hat mir gefallen. Ich hoffe, dass Eve jetzt nicht in den Charakter wie Teddy Long zuerst reinfällt. Ich hoffe, dass Eve Torres jetzt besser genutzt wird. Hoffentlich wieder als Heel in der Divas Division. Oder irgendwie in einer Position, wo sie nicht so niedergemacht wird. Denn ich mag AJ, ja, die mag ich auch. Denn ich mag Eve Torres und finde einfach, am Mike vor allem finde ich so gut. Im Ring ist sie eigentlich auch okay. Eine der besseren Divas, obwohl die meisten Divas eh nicht so gut sind. Von ein paar Ausnahmen wie Beth Phoenix, Natalia, mal davon abgesehen. Und sonst muss ich sagen, Eve Torres in dieser Backstage-Arbeit gefällt sie mir immer wieder besser. Und dann haben wir Alberto Del Rio in einem Video und es wird einfach gezeigt, wie die Ex die Belagerung von WCW durchführen möchte. Also es war recht okay. Ja, recht okay. Es war ein großartiger Moment, muss ich sagen. Darauf kann Raw stolz sein, denn sowas mit solchen Mitteln gegen die Konkurrenz vorzugehen. Mein lieber Scholli, das muss man sich erstmal trauen. Dann hatten wir das fünfte Match. Tyson Kidd gewann gegen Lord. Nein, ich sage immer Lord. Er gewann gegen Tensai. Tyson Kidd gewann gegen Tensai mit Sagamoto. Via Pin per Einroller. Der haushohe Favorit, wie es hier steht, Tensai, verprügelte daraufhin eben seinen Worshipper Sakamoto erneut. Der arme Mann. Matchzeitbetrug. 0, Doppelpunkt 17, 17 Sekunden. Denn Lord, naja, sagen wir, in unserem Podcast heißt er eben noch Lord Tensai. Denn Lord Tensai fing gut an, dann lief eben Tensai gegen die Ringecke, weil Tyson geht so schnell, wann sich irgendwie davonstellen konnte und rollte dann eben Tensai ein. Und dieser mit seinem ganzen Gewicht auf dem Rücken lässt er sich eben schwer die Schultern nach oben heben. Das Match nehme ich mal aus der Wertung, denn mich freut es, dass Tyson Kidd hier gewonnen hat. Backstage sehen wir dann noch Tyson Kidd, der freut sich im Lockerroom, wird aber dort gegen den Lockerroom gehämmert von niemand Geringerem als eben dem Lord Tensai. Der ist eben sehr, sehr wütend. Vor dem Main Event, ach ja, Tyson Kidd freut sich über seine Glückssträhne, muss man noch sagen. Vor dem Main Event besprechen sich die beiden Teams. Und während bei John Cena und CM Punk alles gesittet abläuft und sie einfach über ihr Match reden, ja, CM Punk meint hier noch irgendwie, er möchte der Leader des Teams sein. Wie man das interpretieren kann, jedem selbst überlassen. Dennoch, Chris Jericho und Daniel Bryan haben so ihre Verständigungsschwierigkeiten, Meinungsunterschiede, sagen wir mal. Und ja, Daniel Bryan schreit einfach wie bekloppt. Yes, yes, yes. Und Chris Jericho, wie ein angeschossener Hahn, immer wieder Eva. Also das war dann, ich musste da echt schon schmunzeln, lachen. Also das fand ich echt gut gemacht, fand ich sehr, sehr lustig. Und da wir jetzt schon mit der Zeit, es ist ja schon 10 vor 10, ich müsste eigentlich bald zu Hause sein, müssen wir uns schicken, denn wir haben ja nur noch den Main Event, glaube ich. Tag Team Match, CM Punk und John Cena vs. Daniel Bryan, Chris Jericho, endet im No Contest, meiner Meinung nach ein gutes Match, hat mir gut gefallen. Und ja, jetzt kommen wir gleich, muss ich schnell ablesen. Bereits während des Matches hatten sich Cena und Jericho aus der Halle geprügelt. Diese Prügelschläge von Cena gegen Jericho haben mir gar nicht gefallen, muss ich echt sagen. Hat schlecht ausgesehen. Später kam AJ dann herausgehüpft wieder, um endlich etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dies geschah, als sie ihm einen Tisch aufgestellt hat und sie ging aufs Top Rope. Anscheinend wollte sie sozusagen sich irgendwie selbst das Leben rauben. Ich glaube, so kann man es nicht definieren, aber sie wollte eben durch den Tisch springen. Ja, sie ist auch verrückt. Kann durchaus mal passieren. Daniel Bryan stellt sich unten an die Tischkante hin und sagt, nein, spring nicht. CM Punk, wie sagt man da, mit einem Geistesblitz klettert auf das Top Rope. Und meint dann eben auch, ja, spring nicht. Was macht AJ? Sie verpasst CM Punk einen sehr, sehr schönen Kuss. CM Punk wird sich wohl gefreut haben. Ja, CM Punk für ein paar Sekunden sozusagen in Schockstarre. Und das macht die gute AJ. Sie schubst ihn. Sie schubst ihn vom Top Rope und das nicht gerade mit einem leichten Schub, sondern sie haut ihm einfach mal auf die Brust und schubst ihn nach unten. Wer steht unten? Daniel Bryan. Auf den fällt CM Punk drauf. Und beide krachen durch den Tisch. Deshalb No Contest. 17 Minuten 28 würde ich sagen mal mein Match des Abends. Wenn ich mir das so ganz ansehe, weil das hat mir dann doch am besten gefallen. Sonst hatten wir hier nicht viel. Ja, das war mein bestes Match, glaube ich. Muss ich mir nochmal genau angucken, denn das Match mit Kofi und Rhodes hat mir eigentlich auch gut gefallen, aber nein, kann ich schon festlegen. Der Main Event war für mich das Beste. Von den Matches her war es keine gute Raw-Ausgabe. Nicht unbedingt sehr gut, auf keinen Fall. Vielleicht unter der Durchschnitt eine Note 4. Insgesamt gebe ich der Episode aber eine glatte 3. Von 5 Punkten wären das 2,5, von 10 wären das 5 Punkte. Ja, meiner Meinung nach ist das gerecht. Oder wir können auch einfach nach Noten, einfach eine 3. Keine Plus, keine Minus, das ist okay. Obwohl, vielleicht eine leichte Plus, aber aufgrund ein paar Defizite, die man hier vorweisen kann, war es jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Aber, nein, ich entscheide mich auf eine 3 Plus. Ich bewerte ja alles ein bisschen mit dem zugekniffenen Auge. Ich sehe ja nicht alles so schlimm wie andere Podcaster. Und ich möchte hier jetzt nicht jemanden seine andere Meinung absprechen. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Nur ich bin eben aktuell oder eigentlich immer positiv gegenüber dem Wrestling-Produkt eingestimmt. Wie alle sagen, TNA ist besser. Ich finde die Zeit nicht, um TNA zu gucken. Ich höre mir zwar Podcasts an, wenn ich im Fitnessstudio bin oder einfach mal unterwegs bin. Das ist, kommt mir dann recht gelegen, dass ich mich da immer informiere, weil ich könnte euch jetzt zum Beispiel auch sagen, wer die aktuellen Fäden bei TNA sind, aber gucken, nein, das ist nicht mehr drin. Aktuell auch viel mit dem Abschluss der Schule zu tun, mit Führerschein, also das spielt da alles mit rein. Und um hier wieder auf Raw zurückzukommen, mir gefällt eigentlich, was aktuell geboten wird, nicht so sehr. Ich finde es aber auch nicht megamäßig scheiße, wie andere sagen. Und ja, wenn ich Wrestling nicht gucken würde, würde ich mal meinen, mir fehlt dann was, weil ich gern Wrestling gucke. Ich gucke eigentlich, ich gucke viel Wrestling. Die neue NXT, ich weiß nicht, wo ich die zu sehen bekomme, weil auf YouTube, wo ich es immer geguckt habe, ich finde es nicht bei den Leuten, bei denen ich meistens gucke, bei den Uploadern eben. Dort informiere ich mich eben auch mit Podcasts. Ich höre viel Podcasts, muss ich sagen. Also wenn ich Wrestling nicht schauen würde, würde mir schon einiges entgehen. Ich gucke auch Wrestling gerne, weil du hast einerseits den Sport, der faszinierend ist, muss man sagen. Du hast ein Match wie Undertaker gegen Triple H, WrestleMania, dieses Jahr, ich glaube 28 sind wir schon. Da muss ich sagen, das hat mich fasziniert. Live zu gucken natürlich noch besser, ungespoilert ist genauso gut. Ich habe oft mal gar nicht atmen können, weil das so cool war. Habe ich echt fasziniert und es gibt auch High-Flying-Matches, also alle Matches. Und ein schlechtes Match ist für mich ein schlechtes Match. Ich gucke es mir dennoch an. Zwar habe ich Raw dieses Mal unterwegs auf meinem MP3-Player geguckt. Ist jetzt zwar nicht so ein großes Bild wie ein iPhone, ein normales Handy, ein Smartphone, ein Android-Handy, wie man es will. Wie ein Laptop auch nicht so groß. Es ist vielleicht eins. Ja, ihr könnt eure vier Finger drüber legen, so groß ist das, aber mir genügt das. Auch nicht unbedingt die beste Qualität, aber guter Ton. Und ein Ton ist schon mal die halbe Miete, würde ich mal meinen. Und ja, ich nehme auch mit meinem MP3-Player hier auf. Ist ein bisschen komisch, andere nehmen mit dem iPhone auf. Stellen das gleich online, also ich habe noch kein iPhone. Ich werde mir ein Android-Handy zulegen, da mir der iPhone irgendwie, weiß ich nicht, habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht von Bekannten, die dann auch gesagt haben, ja, das iPhone ist jetzt nicht so gut, wie alle sagen. iPad bin ich positiv gegenüber eingestimmt, aber jetzt habe ich ein bisschen den Leitfaden verloren. Also, ich gucke gerne Wrestling, ich bin aktuell enttäuscht von der WWE, ganz klar, ganz klar. Nicht mehr so gute Sachen wie zuerst mal gemacht von ihnen, aber so muss ich sagen, diese Ausgabe ging wieder besser. Es wurde besser, muss ich sagen. Ich hoffe, es wird die nächste Zeit noch besser werden. Und ja, sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer die 3 Plus haben sie sich verdient, denn die Plus kommt davon, dass die Storyline um AJ, um CM Punk, um Daniel Bryan hier nochmal auf einen Höhepunkt gegipfelt wird. Und ich hoffe, dass bei Money in the Bank AJ entweder CM Punk sich anschließen wird oder ich hoffe eben, dass sie Daniel Bryan wieder zur Seite gestellt wird als Heel, welchen sie perfekt verkörpern kann, wie man FCW gesehen hat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die gute AJ als Heel neben Daniel Bryan stehen würde. Dem würde das helfen. Ja, ich hoffe, das wird alles klar. Und ich werde eine Money in the Bank Pre-Show nochmal machen, irgendwann kurz vor dem Event. Long story short wird das wahrscheinlich. Und ja, ich bin wie immer euer Hirsi, der Hirsemann. Sind schon bei 25 Minuten angelangt. Und Hirsemann von unterwegs, kann man sagen. Und ja, wrestling-takeover.de.l. Das ist alles, wo ihr alles findet. Auf Twitter sind wir @takeoverpodcast. Mir könnt ihr folgen, @hirsi95. So, Next Dates stehen noch nicht fest. Ich muss die aktuelle Smackdown noch gucken, weil das ja Dienstag und dann fällt das immer so blöd. Und wahrscheinlich werde ich Freitag oder Donnerstag eben die Review, obwohl Donnerstagmorgen, da habe ich Fahrstunde, nein, das geht nicht, werde ich Freitag die Review anfertigen zur Super Smackdown-Ausgabe mit dem Thema The Great American Bash. Irgendwann sein Feiertag, der 4. Juli, kann euch nicht sagen, was das war. Ja, Kanada hat auch noch irgendeinen Happy Canada Day, wie das heißt halt. Ich kann hier nicht viel dazu sagen. Habe ich mich auch nicht informiert. Muss ich auch nicht wissen, glaube ich. Und sonst bleibt mir nichts zu sagen. Wrestling-takeover.de.l. Ja, der nächste Podcast. Die Raw Review nächste Woche. Oder eben nach dem 20. Nach dem ganzen Trubel in der Schule. Wird dann mit dem Patrick stattfinden. Da werden wir uns mal eine Stunde hinsetzen und einfach mal über Raw, über WWE, über alles, was in der WWE passiert, reden. Ich habe mir auch noch vorgenommen, vielleicht noch TNA irgendwie unterzubringen, dass ich das noch freitags oder samstags gucke, weil ich habe ja jetzt dann nach dem 20. Juli ist auch Schussball vorbei. Dann geht's gechillt. Dann ist das nämlich der letzte Tag, wo ich die Schule sozusagen besuchen muss. Vielleicht nur ein oder zweimal, aber nicht mehr den ganzen Tag. Ist ja jetzt auch nicht mehr den ganzen Tag zum Glück. Deshalb kann ich ja natürlich jetzt auch Podcasts aufnehmen. Und ja, ich werde dann einfach mal Impact, TNA Impact Wrestling gucken, wenn es mich natürlich nicht anspricht, wie das leider letztens auch öfters der Fall war, weil TNA begeistert mich nicht mehr so wie früher. Aber eigentlich möchte ich es dann schon wieder mal gucken, weil es hat mir eigentlich schon immer gefallen sozusagen. Aktuell soll es ja sehr gut sein. Ich habe eine Ausgabe gesehen, die war bombenmäßig stark. Ja, dann werde ich wohl noch eine TNA Impact Wrestling Review Flashback-Ausgaben machen, solange eben ich diese zwei Monate Ferien habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann wieder TNA so verfolgen werde. Ich glaube nicht. Aber das sehen wir alles. NXT versuche ich irgendwie zu machen. Ich könnte auch den Blog wrestlingtakeover.wordpress.com besuchen. Ich werde jetzt dort auch öfters News schreiben, denn ich bin ja aktuell immer unterwegs und auf den Beinen. Und ja, ich werde dann, wenn ich mal ein Handy habe, ein richtiges mit Internetvertrag, werde ich wohl vielleicht auch öfters Audioboots machen. Und ja, zum Fußball mache ich jetzt kein Audioboom mehr, weil das ist schon zu lange hier. Vielleicht kommt irgendwann ein Special-Podcast. Ich möchte vielleicht noch so ein Spiel, was ich mir gekauft habe, NBA 2K12, möchte ich noch reviewen. Das können wir dann im Long Story Short machen, so als Special-Podcast, denn Long Story Short haben wir meistens als Special-Podcast. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen neuen Namen für solche Special-Podcasts, weil ich möchte schon öfters mal abseits des Wrestlings irgendetwas diskutieren. Vielleicht auch die aktuelle Fußballsaison mit den vielen Mannschaften. Ja, 28 Minuten, die 2 Minuten labern wir natürlich noch voll. Dann sind wir gut bei der guten 30 angekommen. Dann muss ich auch nach Hause gehen. Und ja, ich versuche immer die NXT-Sachen zu gucken. Aktuell fällt mir das sehr schwer, weil ich nicht weiß, wo. Ich habe auch keine Zeit dafür. Superstars, ich weiß nicht, wie ich das immer mache. Da ist dann irgendwann Zeit, aber ist dann schon ein bisschen schwer, das zu gucken. Vielleicht werde ich dann alles nur noch im Blog so meine Meinung dazu schreiben, habe ich ja bei The Wrestling Talk, falls ihr den kennt, mein altes Projekt, mein alter Blog, da habe ich das auch gemacht, immer meine Meinung dazu geschrieben. Und ja, dann sind wir schon bei 29 Minuten und ich verabschiede mich dann, weil wir mit dem Intro, das ich noch reinschneiden muss, auf über 30 Minuten kommen. Ich bin wie immer euer Hirse, der Hirsemann. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, diese Raw Flashback Ausgabe für euch anzufertigen. Endlich mal wieder eine lange Ausgabe, kein Long Story Short. Also, Ich muss sagen, mir gefällt das Podcasten sehr. Deshalb habe ich auch den Podcast gestartet, nicht um den Erfolg anderer einzuheimsen, sondern hallo, wir sind auch ein Podcast. Ihr könnt auch hören. Nein, ich habe vielleicht so bis jetzt noch 10 Hörer. Mir ist eigentlich egal, auch wenn einer nur hört, dann rede ich nur mit dem einen. Weil ich finde es gut, dass mir zum Beispiel auch der Patrick, der ja auch mal kommen wird zum Podcast, der schreibt ja auch fleißig Feedback. Der Jan F. Punkt, auf Facebook, vielleicht hat er euch geedit, Aftershow, glaube ich, heißt sein Profil für den Podcast, den er dann anfertigen wird. Der gute Jan, der wird natürlich auch mal hier im Podcast vertreten sein. Und ich werde natürlich auch bei ihm mal einen Besuch abstatten im Podcast. Und sonst, falls ihr noch den Jan kennt von den Live-Shows, wenn der mal ein Mikro hat, was bei dem leider etwas lange dauert. Ich weiß jetzt nicht warum, aber eigentlich recht egal. Aber wenn der mal ein Mikro hat, dann nehme ich eben auch mit ihm eine Ausgabe auf. Den kenne ich ja schon lange, auch von verschiedenen Wrestling-Seiten. Und ja, jetzt, um mal endlich den Schlussstrich zu sehen. Ich bin euer Hirse, wrestling-takeover.de.dl. Und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wie auch immer. Und bis dann. Ciao.